Hi. Ja, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das sieht ja sehr schön aus. Und ich freue mich, dass ihr damit auch Interesse zeigt für unseren heutigen Vortrag im Rahmen der Reihe Feministische Theorie im Frühling. Wie ihr wisst, vom Gleichstellungsreferat, organisiert. Und dieses Jahr war es dieses Mal ist es unser Ziel, ein bisschen mehr in die Theorie zu gehen, uns anzuschauen, welche interessanten feministischen Theorien kann man betrachten und vor allen Dingen auch einen Abgleich von eher materialistisch orientierter feministischer Theorie zu machen und uns dabei gleichzeitig auch auf Queer zu beziehen und zu schauen, ob es da integrative Ansätze geben kann, was die verschiedenen Perspektiven zu bieten haben und wenn ja, warum. Wir haben heute Hannah Meissner bei uns, die mit einer auch sehr integrativen Perspektive Materialismus und Queerfeminismus diskutiert. Titel ist halt Kritik der politischen Ökonomie queerfeministisch gelesen. Ich sage mal ein paar Worte zu dir, Hannah. Sie ist heute wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung in der TU Berlin und kennt sich sehr gut mit Marx aus, kennt sich gut aus mit Butler und Foucault, hat auch Bücher darüber geschrieben, einmal eine Butler-Einführung, die im Reclam-Verlag 2012 erschienen ist und ein Buch namens Jenseits des autonomen Subjektes, das in 2010 im Transkript-Verlag erschienen ist. Der Untertitel ist Zur gesellschaftlichen Konstitution von Handlungsfähigkeit im Anschluss an Butler, Foucault und Marx. Und ich glaube, sowas in der Richtung erwartet uns auch heute. Vielleicht noch was Administratives, und zwar werden wir heute den Vortrag aufzeichnen. Das heißt, wenn sich Leute von euch melden und Fragen stellen, aber nicht später im Audio-File auftauchen wollen, dann respektieren wir das natürlich, sagt uns einfach Bescheid. Wenn es da Probleme gibt, ist überhaupt kein Ding. Die zeitliche Aufteilung haben wir uns so vorgestellt. Also, soweit ich mitbekommen habe, möchte Hannah zwischendrin auch mal die ein oder andere Diskussionsmöglichkeit oder Nachfragemöglichkeit geben, dass ihr auch mal, falls da Begriffe unklar sind, auch mal noch eine Frage stellen könnt. Letztlich stellen wir uns das aber so vor, dass es nach dem Vortrag eine 15-minütige Pause gibt. Könnt ihr euch dann hier auch Getränke nehmen. Und danach wäre schön, wenn ihr wiederkommt und mit uns diskutiert. Genau. Dann übergebe ich jetzt das Wort und wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo. Bin ich gut zu hören so? Ist der Abstand, ist das okay? Ja, dann vielen Dank für die Einladung hier nach Jena. Ich freue mich heute hier zu sein. Das ist das zweite Mal, dass ich hier war und bin schon ein bisschen rumgelaufen und habe das irgendwie, ja, fand ich einen sehr schönen Nachmittag hier verbracht bisher und jetzt hoffe ich, dass wir hier nochmal auch eine schöne Diskussion miteinander haben. Ja, ich bin jetzt eingeleitet worden als diejenige, die die integrative Perspektive vertritt. Ja, in der Tat. Ich habe jetzt erstmal keine Probleme, poststrukturalistische oder queer-feministische Ansätze und Marx zusammenzudenken. Bin jetzt aber ganz interessiert, also das ist mir heute auch so richtig klar geworden, dass, also normalerweise bin ich eher in einem Kontext, wo ich den Eindruck habe, ich muss verteidigen, dass man Marx irgendwie lesen kann und Begriffe von oder Konzepte von Totalität irgendwie denken könnte, sollte oder wie man das tun soll. Und hier habe ich den Eindruck, dass mir fast die umgekehrte Rolle zugedacht wird, dass ich jetzt nochmal sagen soll, wieso eigentlich man trotzdem auch noch queer so? Ja, nein, es ist ja jedenfalls, also ich ziehe es, aber ich fange viel mit Marx an. Also die Grundannahme meines Vortrags heute Abend ist, dass eben die Kapitalismusanalyse von Marx nach wie vor ein unerlässliches Instrumentarium für Gesellschaftskritik bietet, also auch für queer-feministische Gesellschaftskritik. Weil Marx nämlich mit seinen Analysen einen historischen Strukturzusammenhang rekonstruiert, der unserem in der Welt sein bestimmte Formen und Dynamiken vorgibt und spezifische Hierarchisierungen und vor allem eben versachlichte Herrschaftsverhältnisse hervorbringt. Und Marx stellt also mit seinen Analysen sozusagen eine begriffliche Visualisierung zur Verfügung, die es überhaupt erst möglich macht, diese gesellschaftlichen Verhältnisse als Zusammenhang zu erkennen Und erst dadurch wird denkbar, dass diese gesellschaftlichen Verhältnisse, nämlich die kapitalistische Produktionsweise, verändert werden könnten, dass sie also zum Gegenstand kollektiver Bearbeitung und Gestaltung werden können. Und dass sie das auch müssen, denke ich, wenn man eben manche Probleme angeht, die durchaus auch queer-feministische Perspektiven angehen, aber eben da nicht weiterkommen, wenn sie das nicht mitdenken, dass wir auch noch eingebunden sind eben in versachlichte kapitalistische Herrschaftsverhältnisse. Marx geht also davon aus, dass Menschen handlungsfähig sind und dass sie ein transformatorisches Potenzial mobilisieren können. Der Schlüssel zu dieser Handlungsfähigkeit liegt für ihn allerdings nicht in den Handlungsmotiven der Individuen, sondern in den sozialen Bedingungen, die solche Motive überhaupt erst hervorbringen. Oder nochmal anders, es ist ein zentrales Moment der marxischen Kritik, dass er ein Wissen um menschliche Subjektivität, um die Möglichkeit kollektiver Gestaltungsmacht hervorbringen will. Also er will ein bestimmtes Wissen, dass uns bestimmte Sachen überhaupt erstmal denkbar erscheinen. Sein Projekt besteht darin, die Arbeiterklasse eben als Subjekt der Geschichte erkennbar zu machen und sie auf diese Weise aus der Unterwerfung unter vermeintlich sachliche Notwendigkeiten zu befreien. Der kritische Impetus dieser Rekonstruktion der gesellschaftlichen Bedingungen besteht darin, vermeintlich sachliche oder eben naturwüchsige Verhältnisse eben als Gegenstand kollektiver Bearbeitung in den Blick zu bekommen. Marx und Engels formulieren die Hoffnung, dass die Menschen, wenn sie die soziale Bedingtheit ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten erkennen, sich bewusst zusammenschließen können, um eben diese Verhältnisse im Sinne eines guten Lebens gemeinsam und bewusst zu gestalten. Das heißt, der historische Prozess erhielte dadurch eine neue Qualität eben als kollektiver Willensakt. Zitat von Marx und Engels: Der Kommunismus unterscheidet sich von allen bisherigen Bewegungen dadurch, dass er die Grundlage aller bisherigen Produktions- und Verkehrsverhältnisse umwälzt und alle naturwüchsigen Voraussetzungen zum ersten Mal mit Bewusstsein als Geschöpfe der bisherigen Menschen behandelt, ihrer Naturwüchsigkeit entkleidet und der Macht der vereinigten Individuen unterwirft. In diesem Zitat drückt sich die Hoffnung aus, dass sich Menschen eben bewusst zusammenschließen können, um ihre Verhältnisse im Sinne eines guten Lebens gemeinsam zu gestalten. Wie Gayatri Spivak aber bemerkt, stellt Marx die Frage allerdings nicht, warum die Arbeiterklasse überhaupt einen solchen Willen zur Macht haben sollte. Ein Willen eben, der darauf beruht, gemeinschaftlich auch für den Lebensunterhalt anderer aufzukommen. Wie Spivak es ausdrückt, Marx left the question of the will to socialism begged. Welche Macht die vereinigten Individuen auf ihre Produktions- und Verkehrsverhältnisse ausüben wollen, welche Bedürfnisse sie haben, was sie sich unter einem guten Leben vorstellen, ist durch die Marx'sche Analyse in keiner Weise zu beantworten. So, Marx zeigt uns eher bestimmte Hindernisse auf. Aber er sagt uns nicht, oder wir, aufgrund seiner Analysen können wir noch keine Antworten darauf finden, wo es denn hingehen soll, sagen wir mal so. Wenn wir heute die Marx'sche Kapitalismusanalyse lesen, dann tun wir das nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund von Debatten, die in unterschiedlichen Hinsichten diesen Fokus von Marx auf die Arbeiterklasse als Subjekt der Geschichte als einerseits universalisierend und andererseits zugleich ausschließend kritisiert haben. Also hier sind natürlich dann feministische, queer-feministische, postkoloniale Kritiken, die gesagt haben, das ist einerseits ein viel zu universeller Begriff des Menschen und andererseits ein viel zu verengter Begriff des Subjekts. Der Blick, den die Marx'schen Analysen auf die Bedeutung richten, die die Strukturen der Produktionsweise für die Konstitution von Sozialität haben, erweist sich für emanzipatorische Bestrebungen als unzureichend. Also es ist einerseits unerlässlich, würde ich sagen, und zugleich auch unzureichend, denn auf der analytischen Ebene, auf der Marx die Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise rekonstruiert, sind beispielsweise keine Aussagen über Geschlechterverhältnisse oder Heteronormativität oder über rassistische Klassifizierungen möglich. Ich denke, wenn dieser Mangel sozusagen als eine notwendige Grenze der Marx'schen Analysen gelesen wird, dann lassen sich Anschlüsse zu einer queerfeministischen Perspektive eröffnen. Also wenn wir sagen, er hat einen bestimmten Gegenstand, und darauf komme ich in meinem ersten Punkt jetzt im Vortrag, erstmal, er hat einen bestimmten Gegenstand und aufgrund dieser Analyse stößt er auch auf bestimmte Grenzen. Er macht bestimmte Sachen sichtbar und dadurch macht er eben zugleich aber auch andere Sachen nicht erkennbar in dem Moment. Ich werde jetzt im Vortrag in drei Schritten vorgehen. Zuerst nochmal ganz kurz auf den Gegenstand der Marx'schen Analyse zu sprechen kommen. Dann im zweiten Schritt nochmal spezifische Probleme der Subjektivierung im Kapitalismus zu skizzieren, die Marx deutlich macht. Also Was für eine Subjektivierung ist das, die wir eben durch die kapitalistischen Verhältnisse erfahren, um dann im dritten Schritt an den Grenzen der marxischen Perspektive auf die Subjektivierung andere wichtige Dimensionen ins Spiel zu bringen und hier eben die Verknüpfbarkeit von Marxens Analysen mit eben poststrukturalistischen und queerfeministischen Positionen zu skizzieren. Jetzt erstmal zu dem Analysegegenstand. Also Marx' Gegenstand ist die kapitalistische Produktionsweise als ein Strukturzusammenhang. Und er argumentiert aber bei seiner Rekonstruktion dieser Strukturen auf einer Analyseebene, die, würde ich sagen, keine Aussagen über konkrete historische Formationen zulässt. Also keine umfassenden. Er kann nicht erklären, warum wir bestimmte Institutionen haben, warum bestimmte Akkumulationsweisen sich in einer bestimmten Weise herausgebildet haben. Ich denke, die Strukturanalyse der marxischen Kritik der politischen Ökonomie ist eine begrifflich-theoretische Rekonstruktion einer bestimmten Dimension des Sozialen und nicht der Gesellschaft insgesamt. Es ist eben keine substanzielle Theorie über konkrete Gesellschaften. Und mit einer solchen begrifflich-theoretischen Rekonstruktion kann also auch nicht der Anspruch erhoben werden, alle Phänomene der empirischen Wirklichkeit umfassend zu erklären. Es geht vielmehr darum, eben bestimmte Strukturen zu erfassen, die, solange sie bestehen, eben dazu führen, dass sich gewissermaßen hinter dem Rücken der Akteure bestimmte Verhältnisse, Dynamiken und Hierarchien reproduzieren. Das heißt, Marx macht ein ganz bestimmtes, regelhaftes und zugleich dynamisches Gefüge der gesellschaftlichen Wirklichkeit erkennbar in kapitalistischen Gesellschaften. Das Entscheidende ist, dass Marx die Elemente dieses Gefüges dabei nicht als vorgängig gegeben setzt. Also ihn interessiert vielmehr, wie diese Elemente in ihrer bestimmten und ihrer spezifischen Gestalt überhaupt erst in diesem System entstehen. Das verhandelt er zum Beispiel im dritten Band des Kapitals unter dem Begriff der trinitarischen Formel, wo er eben diskutiert, dass Kapital, Arbeit und Boden empirisch uns zunächst als unmittelbar gegebene eigenständige Produktionsfaktoren erscheinen, die dann jeweils ihren eigenen Anteil an der Produktion des gesellschaftlichen Reichtums haben. Und als solche, nämlich als eigenständige Produktionsfaktoren, werden sie dann im Übrigen auch von der klassischen und neoklassischen ökonomischen Theorie verhandelt. Die Kategorien Arbeit, Boden und Kapital erscheinen dann also zunächst empirisch auf verschiedene für sich gegebene eigenständige Einheiten zu verweisen, die jeweils die Quelle unterschiedlicher Formen von Einkommen sind, nämlich Lohn, Rente und Profit. Was Marx nun interessiert, ist allerdings der gesellschaftliche, der historische Zusammenhang, der diese Kategorien in ihrer spezifischen Form und ihrer inneren Abhängigkeit voneinander überhaupt erst hervorbringt. Also er sagt, es gibt nicht diese Faktoren, die dann in einem Verhältnis zueinander stehen, sondern erst ein bestimmtes historisches Verhältnis bringt diese Elemente hervor und macht also in seiner Analyse erkennbar, Entschuldigung, dass Arbeit als Quelle von Einkommen eine ganz bestimmte historische Form der Verausgabung von Arbeitskraft gegen Lohn impliziert und dass diese Form der Verausgabung von Arbeitskraft in einem inneren, also im konstitutiven Zusammenhang mit der historischen Form der Produktionsmittel als Kapital steht. Und beides ist wiederum ohne die Form des Privateigentums, also als Privateigentum sowohl an der eigenen Arbeitskraft als auch auf der anderen Seite an Produktionsmitteln als Kapital, nicht verständlich ist. Also es sind historische Formen. Auch die einkommensgenerierende Potenz des Bodens, also dass man sagen kann, Boden kann Eigentum, Einkommen erwirtschaften oder hervorbringen, erst diese einkommensgenerierende Potenz ist auch wiederum eine historische Form, die erst in ihrer Form als Eigentum, Boden als Eigentum möglich ist, denn nur in dieser Form kann Boden einen Teil der erwirtschafteten Ressourcen als Einkommen an sich binden. Arbeit, Kapital und Boden sind also keine voneinander unabhängig existierenden Faktoren, die dann erst in einem historischen Wechselverhältnis zueinander stehen. Sie entstehen vielmehr als Faktoren, wie gesagt, überhaupt erst in diesem spezifischen Gefüge. Und indem Marx die Produktionsweise so, also als einen historischen Strukturzusammenhang rekonstruiert, bietet er eine kritische Interpretation, die zugleich Möglichkeiten des praktischen Eingreifens aufzeigt. Und zwar ein Eingreifen, das eben nicht darauf zielt, gerechtere oder angemessenere Verteilungsverhältnisse zwischen diesen Faktoren herzustellen, sondern ein Eingreifen, das auf eine Reorganisation dieses relationalen Gefüges selber sich richten kann. Ein wichtiger Beitrag von Marx besteht also darin, die Schwierigkeiten einer solchen emanzipatorischen Perspektive überhaupt erst erkennbar zu machen. Weil er sagt, empirisch stellen sich die Dinge uns in einer bestimmten Weise dar. Aber erst durch eine bestimmte begriffliche Rekonstruktion kann erkennbar werden, dass es eben ein historisches, relationales Gefüge ist. Ein Problem besteht also darin, dass uns eben ohne entsprechende begriffliche Analyse gesellschaftliche Verhältnisse als Eigenschaften von Dingen, von vermeintlich gegebenen Faktoren erscheinen. Marx interessiert sich aber dafür, inwiefern unsere gesellschaftlichen Verhältnisse als Wesenseigenschaften von Dingen und Menschen, also inwiefern wir die gesellschaftlichen Verhältnisse eben als Wesenseigenschaften von Dingen und Menschen wahrnehmen, und inwiefern uns deswegen Gesellschaft dann wiederum als notwendige Regulierung dieser Natur von Dingen und Menschen erscheinen kann. Das bezeichnet Marx als Verkehrung, da gesellschaftliche, also von den Menschen gemachte Verhältnisse gewissermaßen als Natur erscheinen. Zugleich macht er deutlich, dass die begriffliche Rekonstruktion, also die Erkenntnis, die dadurch möglich ist, diesen Zusammenhang erkennbar macht, dass diese Erkenntnis die wirkliche Gegebenheit der Verhältnisse nicht unmittelbar beeinflusst, um die Versachlichung und Verselbstständigung der gesellschaftlichen Dynamiken der Produktionsweise zu verändern, bedarf es einer praktischen Umgestaltung dieser Produktionsweise. Das heißt, die Möglichkeiten der kritischen Interpretation, die Marx durch seine Rekonstruktion der Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise eröffnet, sind für emanzipatorische Perspektiven in unserer historischen Gegenwart ausgesprochen wichtige Punkte, die er aufmacht. Mit der analytischen Rekonstruktion der Strukturen der kapitalistischen Produktionsweise bringt Marx eine Dimension des Sozialen in den Blick, die globale Abhängigkeiten in Form gewaltsamer Zwänge hervorbringt und die sich zugleich in spezifischer Weise in der Erscheinung als versachlichter Zusammenhang verändernden Zugriffen entzieht. Zugleich ist diese Analyse aber eben nicht ausreichend, denn mit der Kapitalismusanalyse hat man noch keine Gesellschaftsanalyse geleistet. Und erst recht hat man keinen Fahrplan in der Tasche, wo es dann gewissermaßen im Sinne emanzipatorischen Gestaltens überhaupt hingehen sollte. Und damit bewege ich mich jetzt auf die Kritik zu, dass eben Marx Fokus auf die Arbeiterklasse als Subjekt der Geschichte einerseits zu universalisierend und zugleich ausschließend ist. Und will aber erstmal noch einen zweiten Punkt darauf eingehen, welchen Beitrag eben Marx leistet, um spezifische Probleme der Subjektivierung in der kapitalistischen Produktionsweise zu benennen. Aber wie wir es vorhin abgesprochen haben, will ich hier jetzt erstmal kurz einhaken und fragen, ob es erstmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, Verständnisfragen gibt. Ob wir da nochmal kurz... Soweit erstmal alles klar, dann gehe ich einfach weiter. Gut. Kommen jetzt also zu dem Punkt, welche spezifischen Probleme der Subjektivierung in der kapitalistischen Produktionsweise durch die Marx'sche Analyse erkennbar werden. Mit der Marx'schen Analyse lässt sich erfassen, inwiefern das Subjekt in der kapitalistischen Moderne herausgefordert ist, in historisch singulärer Weise, also ganz in einer bestimmten einzigartigen Weise autonom und souverän zu sein, nämlich als privater Warenbesitzer. Dieses Subjekt begreift seine Welt als Ansammlung von Bedingungen und Objekten, die ihm äußerlich sind, und es sind eben Bedingungen, derer er sich bedienen kann und muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, wir begegnen uns auch unseren menschlichen anderen als Warenbesitzer und Käufer, die frei über Angebot und Nachfrage in Tauschverhältnisse miteinander treten. Unser gesellschaftlicher Zusammenhang mit anderen Subjekten geht daher aus einer Position der Isoliertheit und Selbstbezüglichkeit hervor. Also wir sind vereinzelte Privatsubjekte, die dann erst über den Tausch miteinander in Verhältnisse treten. Wie es Klaus Otto Mayer formuliert, ich zitiere: Nur indem der einzelne Warenbesitzer sein privat egoistisches Tauschwertinteresse konsequent verfolgt, hat er Anschluss an die Gesellschaft. Nur über seine Privatheit und seinen Egoismus verwirklicht er seine Gesellschaftlichkeit. Warenbesitzer begegnen sich als Freie und Gleiche. Sie tauschen freiwillig und entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Zwecksetzung gleichwertige Waren gegeneinander. Wie die Individuen zu Eigentümern ihrer Waren geworden sind, ist in diesem Austauschprozess nicht erkennbar, und diese Frage stellt sich in der Regel den Subjekten auch gar nicht, den Warenbesitzern. Aus der subjektiven Perspektive stellt sich die Autonomie im Kapitalismus also als das Recht und die Verantwortung des Subjekts dar, individuell nach eigenem Gutdünken über seinen Privatbesitz zu verfügen. Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung sind somit über den Besitz, vor allen Dingen über den Besitz an Geld, vermittelt. Und Marx macht mit seinen Analysen deutlich, dass dieses Geld, wie er sagt, als Repräsentant des gesellschaftlichen Reichtums zu verstehen ist. Also wir verfügen über Geld privat, was eigentlich im Grunde gesellschaftliche Ressourcen, gesellschaftlicher Reichtum ist. Und diese bestimmte Form der Handlungsfähigkeit kann man sozusagen also als Privileg bezeichnen. Das Subjekt verfügt individuell als Privatperson über gesellschaftliche Ressourcen. Die Durchsetzung des privaten Zwecks erscheint, so schreibt Marx, als Menschenrecht des Privateigentums willkürlich, ohne Beziehung auf andere Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponieren. Etwas schärfer ausgedrückt, individuelle Autonomie ist in diesem Sinn das Privileg, vermittels der Verfügung über Privatbesitz die eigene fundamentale Gesellschaftlichkeit zu verleugnen. Zugleich bringt die kapitalistische Produktionsweise, also zum einen bringt sie eben diese hochautonomen, vereinzelten Subjekte hervor, zugleich bringt sie aber auch hochkomplexe und versachlichte Abhängigkeitsverhältnisse hervor, die sich dem souveränen Zugriff dieses Subjekts in geradezu spektakulärer Weise entziehen. So müssen die autonomen Privateigentümer die Entscheidung darüber, wie sie ihre Ressourcen einsetzen, individuell treffen, ohne zu wissen, wie sich die anderen entscheiden werden. Und nicht nur das, sie stehen auch in vielseitigen Abhängigkeits- und Konkurrenzverhältnissen zu diesen anderen. Das Subjekt ist darauf verwiesen, seinen Lebensunterhalt durch Tausch zu gewährleisten. Die Knappheit der Mittel zwingt dabei jeden Einzelnen in die objektive Konkurrenz mit anderen. Und darin erscheint dann die Mehrleistung des einen immer als die Minderleistung des anderen. Und damit ist immer auch die Mehrleistung eines anderen ist nichts, was mich erfreuen kann, sondern immer eine potenzielle Bedrohung, nämlich meines potenziellen Ausschlusses oder Ausgrenzung aus existenziell notwendigen Tauschverhältnissen. Um hier nochmal Klaus Ottomeyer zu zitieren, obwohl die kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse sich also als eine ganz unpersönlich, überpersönliche Sache entwickeln, schlagen sie sich im zwischenmenschlichen Verhalten der Individuen nieder. Die Individuen sind, soweit sie im Rahmen ökonomischer Konkurrenzbeziehungen aufeinanderstoßen, gezwungen, den jeweils anderen an seiner Tauschwertrealisierung, am Gelingen seines Tauschakts zu hindern, ihn auszustechen und zu schädigen, sodass er auf der Strecke bleibt. Es ist jetzt vielleicht in einem Vortrag, dessen Titel eine queer-feministische Lektüre verspricht, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, wem es aufgefallen ist, vielleicht irritierend, dass ich in dieser kurzen Darstellung von dem Warenbesitzer und dem Subjekt, das über sein Geld verfügt, dass ich da recht unverblümt über in der männlichen Form gesprochen habe oder die männliche Form benutzt habe, um dieses Subjekt über dieses Subjekt zu sprechen. Und ich will damit darauf hinweisen oder auch vielleicht sogar insistieren, dass dieses Subjekt in gewisser Weise ein männliches Subjekt ist. Und zwar nicht in dem Sinne, dass dieses Subjekt immer ein Mensch mit bestimmten reproduktiven Organen sein muss, sondern worum es mir hier geht, ist, dass es ein Subjekt, oder es geht darum, ein Subjekt zu benennen, das nur durch systematische Ausschlüsse eines anderen bestehen kann. Das autonome Subjekt namens Warenbesitzer kann und muss seine Abhängigkeiten verleugnen, indem es sie an andere delegiert. Und dieser Punkt verweist auf eine spezifische Grenze der Marx'schen Analyse, auf die nicht zuletzt Feministinnen seit langem hinweisen. Mit den Begriffen seiner Kapitalismusanalyse und Kritik sind keine Aussagen über, wie gesagt, beispielsweise Geschlechterverhältnisse oder Heteronormativität möglich. Und diese Fragen verweisen eben auf die Notwendigkeit anderer analytischer Ebenen. Und damit komme ich eben zu dem Punkt der Grenzen der Marx'schen Analyse. Ja, der Form halber mache ich das jetzt nochmal. Gibt es Verständnisfragen an dem Punkt? Machen wir nochmal, ja? Also ich habe auch nicht ganz verstanden, die Subjektivierung ist gerade die Vereinzelung des Käufers oder Warenbesitzers und was ist die Objektivierung? Die Welt, die ihm gegenübersteht als Objekt, als Äußerliches. Meinst du? Okay, also das ist dass diesem vereinzelten Subjekt seine Umwelt als ihm äußerliche Bedingungen, als okay. Ohne die Ursachen, Ja, oder auch diese, die eigene Vermitteltheit in diesen Verhältnissen wirklich als solche, die eigenen Abhängigkeiten und Bezüge so erleben zu können, sondern tatsächlich erstmal auf sich zurück, als vereinzelter Einzelter auf sich zurück verwiesen zu sein. So. Ja. Sonst, gut, dann komme ich jetzt nämlich zu dem Aspekt, dass eben ich an diesem Punkt, ich die Grenze damit benannt habe, dass ich eben erstmal über ein männliches Subjekt gesprochen habe, wobei männlich natürlich hier ein schwieriger Begriff ist. Wie gesagt, es geht nicht um bestimmte reproduktive Organe oder bestimmte Geschlechtsidentitäten, sondern um das Prinzip einer bestimmten Autonomie, einer historischen Form der Autonomie, die sich über Auslagerung von Abhängigkeiten, von körperlichen Bedürfnissen und Sorgeverhältnissen an andere nur konstituieren kann. Und denke, dass hier andere Dimensionen ins Spiel gebracht werden müssen, um diese Verhältnisse erfassen zu können, um nicht an dieser Stelle zu sagen, da hat Marx eben eine Lücke, da müssen wir hinzufügen, dass Menschen eben Männer und Frauen sind zum Beispiel. Das System der kapitalistischen Produktionsweise und die von diesem System hervorgebrachten Subjektivierungsweisen haben bestimmte Voraussetzungen, die von der Analyse dieses Systems aber nicht erfasst werden können. Das ist der Punkt der Grenze. Die Analyse dieses Systems oder die Analyse erfasst ein System, das aber bestimmte Voraussetzungen hat, damit es als System bestehen kann, die aber durch die Analyse selber nicht sichtbar gemacht werden können. Ich will das beispielhaft konkretisieren, nämlich mit der historischen Durchsetzung des Kapitalismus entsteht eine neue strukturelle Problemlage, die sich als gewissermaßen als strukturelle Ignoranz des Kapitals gegenüber den eigenen Existenzbedingungen charakterisieren lässt. Die lebendige Arbeitskraft wird zur Reproduktion des Kapitalverhältnisses gebraucht, aber die Sicherstellung der individuellen Reproduktion dieser Arbeitskraft wird aus dem Kapitalverhältnis ausgelagert. Im Kapitalismus werden nämlich nur die gesellschaftlichen Bereiche wirtschaftlich relevant, die sich als Anlagesphäre für Kapitale eignen. Das heißt also, dass sehr, sehr interaktionsintensive und schwer rationalisierbare Tätigkeiten, wie zum Beispiel Pflege und Erziehung, Sorgearbeiten, im großen Teil eben nicht sehr stark rationalisierbar und sehr gut in eine Verwertungslogik zu bringen sind und deswegen in großen Teilen ausgelagert werden, der Privatheit überantwortet werden oder eben dem Staat. Die Trennung von öffentlich und privat, von Erwerbsarbeit und Hausarbeit und die mit diesen Trennungen verbundene vergeschlechtlichte Arbeitsteilung können als eine konkrete gesellschaftliche Lösung dieser strukturellen Problemlage gesehen werden. Das heißt, mit der Überlagerung, mit der Überformung, das ist dass sich das Ganze kodieren lässt in terms of als mit dem Dualismus von männlich und weiblich, ne? Das ermöglicht eine bestimmte Lösung, diese strukturell bedingte Zerrissenheit des Sozialen, dass eben wirtschaftlich relevant nur die Bereiche werden, die tatsächlich als Anlage für Kapital interessant sind, aber andere notwendige, für diese Reproduktion des Kapitals notwendigen Bereiche ausgelagert werden. Diese Zerrissenheit wird konkret lebbar gemacht, eben über Vergeschlechtlichung beispielsweise. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die strukturelle Ignoranz der kapitalistischen Produktionsweise gegenüber ihren eigenen Reproduktionsbedingungen notwendigerweise genau diese vergeschlechtlichte Trennung hervorbringt. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, da gab es dann ja Männer und Frauen und das ist natürlich deswegen und das hat sich das Kapital zunutze gemacht. Ganz so einfach ist es nicht. Also es ist weder, ist diese vergeschlechtlichte Trennung einfach ein vormodernes Überbleibsel, noch ist sie eine Herstellung des Kapitals, sondern in diese Lösung, denke ich, gehen bestimmte Bedingungen ein, die nicht notwendig mit den Strukturen des Kapitalismus verknüpft sind, sondern die man als historische Kontingenz, also da haben sich bestimmte Strukturen und Dimensionen überlagert zu dieser vergeschlechtlichten Lösung. Die Marx'sche Analyse ermöglicht bestimmte Aussagen über die kapitalismusspezifische Form des Subjekts und seine Handlungsfähigkeit. Was sie eben nicht ermöglicht, sind Aussagen über die symbolisch konstituierte Identität oder über die Bedürfnisse dieses Subjekts. Und hier kommen eben andere Strukturzusammenhänge ins Spiel. So lässt sich beispielsweise mit Judith Butler die Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit als eine weitere wichtige strukturelle Ordnung der Gesellschaftsanalyse benennen. Mit den Begriffen der heterosexuellen Matrix erfasst Butler eine spezifische Figuration der symbolischen Ordnung, die zur Folge hat, dass die soziale Erkennbarkeit und damit zugleich die Lebensfähigkeit von Subjekten über diese Ordnung an eine Geschlechtsidentität gebunden wird. Subjekte müssen entweder als Mann oder als Frau erkennbar werden, sich erkennen, sich zu erkennen geben, um als normale und kompetente Subjekte erkannt und anerkannt zu werden. Diese Geschlechtsidentität ist für Butler allerdings nicht in einer inneren Substanz oder Körperlichkeit der Individuen begründet. Vielmehr ist auch die Wahrnehmung der Körper in einem binären Muster als männlich oder weibliche Geschlechtskörper eine Hervorbringung dieser symbolischen Ordnung. Das Raster stellt eine spezifische Verbindung zwischen körperlichem Geschlecht, also Sex, sozialem Geschlecht, Gender und Begehren, Desire her und naturalisiert diese Kopplung. Das sexuelle Begehren richtet sich eben als heterosexuelles Begehren auf das jeweils andere Geschlecht und lässt sich daher aus dem sozialen Geschlecht ablesen, das wiederum auf dem körperlichen Geschlecht beruht. Also sie zeigt einen zirkulären Verweisungszusammenhang auf, wo bestimmte, und das, da denke ich, hat sie eine ähnliche Denkfigur wie Marx mit der trinitarischen Formel, dass sie bestimmte Momente, nämlich Sex, Desire und Gender, nicht als einfach gegebene, das sind einfach Tatsachen des menschlichen Lebens, die sind einfach gegeben. Wir haben ein Geschlecht, ein körperliches Geschlecht, wir haben ein Begehren und wir haben ein soziales Geschlecht, sondern sie macht einen Verweisungszusammenhang auf, in dem körperliches Geschlecht, Begehren und Geschlechtsidentität überhaupt erst in einem bestimmten Gefüge als Elemente entstehen. Und die vermeintliche Naturgegebenheit dieser Verbindung begründet sich durch eine weitere Verknüpfung, nämlich der von Begehren, Sexualität und Fortpflanzung. Damit ist es unmittelbar in einer vermeintlich natürlichen Notwendigkeit verankert. Also wir brauchen Heteronormativität, damit wir uns überhaupt fortpflanzen können. Also sehr kurzschlüssig jetzt formuliert, diese Naturalisierung, diese Vorstellung. Mit dieser Rekonstruktion der heterosexuellen Matrix als historische Strukturbedingung der zweigeschlechtlichen Ordnung kann Butler eine Antwort auf die Frage geben, warum Subjekte Männer oder Frauen sind, ohne dabei davon ausgehen zu müssen, dass dies in einer ahistorischen oder natürlichen Körperlichkeit begründet ist. Mit Foucault lässt sich wiederum erfassen, dass die Trennung von Haus- und Erwerbsarbeit nicht eine historisch besondere Anordnung von an sich ahistorischen oder natürlichen Praxen ist. Also die klassische Erzählung, wo man dann fast schon davon ausgeht, dass auch die Höhlenleute eben ihre Höhlen geputzt haben, irgendwer musste die Höhle putzen und irgendwer ist eben zur Arbeit gegangen auf die Jagd. Also dass mit Foucault nochmal klarer wird, diese Trennung hat überhaupt erst bestimmte Praktiken hervorgebracht. Das, was wir heute als Hausarbeit verstehen, ist erst auch in und mit dieser Trennung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit entstanden. Und mit Foucaults Analyseperspektive lässt sich also nachvollziehen, dass beispielsweise auch das, was wir als wichtige Aufgaben der Pflege, Versorgung und Erziehung von Kindern betrachten, konstitutiv mit den historischen Selbstverhältnissen und den Dispositiven der Generativität verbunden ist. Foucault setzt sich mit der modernen abendländischen Vorstellung auseinander, dass das Subjekt Quelle und Garant von Erkenntnis sei. Er zeichnet nach, inwiefern diese Vorstellung durch die Annahme geprägt ist, dass es eine universelle menschliche Natur gibt. Und das wiederum geht mit der Annahme einher, dass sich diese menschliche Natur erkennen lässt und dass sie dadurch zu einem entscheidenden, weil nämlich objektiven Referenzpunkt der Unterscheidung von normal, anormal, geeignet, ungeeignet und so weiter werden kann. Foucault legt dar, dass diese Vorstellung über die menschliche Natur eben eine historische Konfiguration ist und nicht auf einer überhistorischen Realität des Menschlichen gründet. Er geht aber zugleich nicht davon aus, dass es sich um eine bloße Fiktion handelt. Vielmehr fasst er diese Vorstellung vom Menschen als eine historische Existenzweise, die sich in verschiedenen gesellschaftlichen Phänomenen, also Institutionen und Praktiken materialisiert. Der Mensch ist also ein historisches Produkt und seine Seinsweise, die sich im modernen abendländischen Kontext herausgebildet hat, ist eine spezifische Subjekthaftigkeit, die eben gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass sich dieser Mensch, dieser moderne abendländische Mensch, sowohl als Quelle von Erfahrung und Wissen als auch als empirisches Objekt dieses Wissens begreift. Dieser Mensch ist den Gesetzen der natürlichen und gesellschaftlichen Ordnung unterworfen, kann diese jedoch zugleich erkennen und sie sich zunutze machen. Der Mensch konstituiert sich also, wie Foucault schreibt, als ein Wesen, dessen Natur es wäre, die Natur und infolgedessen sich selbst als natürliches Wesen zu erkennen. Und zu dieser Natürlichkeit gehört, dass das einzelne Subjekt mit seiner inneren Wahrheit, mit einer inneren Wahrheit ausgestattet ist, eine Wahrheit, die erst überhaupt die Individualität ausmacht. Und die Handlungsfähigkeit des Subjekts, also seine Verhaltensformen und Ziele, erscheinen als Ausdruck dieser inneren essentiellen Wahrheit. Und das ist das Problem der Bedürfnisse. Wenn ich sage, Marx kann uns bestimmte Hindernisse aufzeigen, aber er kann keine Antwort darauf geben, Hindernisse wofür oder welche Bedürfnisse müssen wir dann ermöglichen? Weil es, wenn wir jetzt mit Foucault und auch mit Butler gehen, es gar nicht so einfach ist. Es gibt keine Bedürfnisse, die es freizusetzen gilt aus kapitalistischen Zwängen, meinetwegen. Der Mensch der Moderne konstituiert sich also als freies und autonomes Subjekt, frei von Bindungen traditioneller Autoritäten, wird er eben nicht mehr durch den Stand oder dergleichen bestimmt, sondern ist aufgefordert, sich als authentisches Wesen eben mit seiner inneren Tiefe, mit seinen inneren Eigenschaften zu begreifen, die er zum Ausdruck bringen muss und die er von den anderen anerkannt werden müssen. Und diese inneren Tiefen gilt es mit geeigneten Praktiken zu formen, zu entwickeln und zu fördern. Und damit ist ein Moment, der im Übergang zum Moderne zum Beispiel eben zu sehen ist mit der Entwicklung der Vorstellung, dass es eine bestimmte Lebensphase der Kindheit gibt, die sich deutlich vom Erwachsensein unterscheidet und dass da auch bestimmte innere Potenziale dieses Kindes in bestimmter Weise geformt und gefördert werden müssen. Der Gedanke der Erziehung, dass Kinder erzogen werden müssen, dass sie zur Entfaltung gebracht werden müssen verortet. Und dadurch kann er eben auch unterfüttern die Annahme, dass eben diese Trennung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit nicht einfach eine Trennung von an sich bestehenden Praktiken oder von Notwendigkeiten ist, sondern dass das überlagert ist mit anderen Prozessen, wo eben in und mit dieser Trennung auch bestimmte Praktiken durch andere Momente des Sozialen hervorgebracht werden. Im Zuge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise und der damit verbundenen Verallgemeinerung von Lohnarbeit wurden die Individuen zu freien und gleichen Rechtssubjekten. Mir scheint es wichtig, diese verschiedenen Dimensionen der Sozialität aber in den Blick zu nehmen, gerade um erfassen zu können, inwiefern Subjekt und Individualität in die Verhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise eingebunden sind. Der Wille und die Vernunft des Subjekts erscheinen dann, wenn man jetzt die Marx'sche Analyse betrachtet, in wesentlichen Dimensionen als Anpassung an den fremdbestimmten Produktionsprozess. Und das ist auch wieder ein Beitrag, den Marx wiederum zu den Foucault'schen Analysen bieten kann, wenn Foucault sagt, es geht den Subjekten darum, sich zu optimieren und sich selbst beständig an sich zu arbeiten mit Selbstpraktiken in der spätmodernen Gouvernementalität, dann kann man mit Marx sagen, ja, diese Optimierung hat natürlich aber auch eine bestimmte Gerichtetheit und die lässt sich auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse zurückführen, nämlich auf die Dynamiken und Zwänge des Verwertungsprozesses. Und diese Zwänge und Dynamiken wirken auch außerhalb des Produktionsprozesses und indem sie die Entfaltung der persönlichen Individualität unter die Maßgabe der Wiederherstellung der Arbeitskraft stellen und eben unter die Maßgabe der Wiederherstellung der Arbeitskraft in Konkurrenzverhältnissen. Die Autonomie des Subjekts ist also maßgeblich durch die Anforderungen der kapitalistischen Produktionsweise und ihrem Bedarf an freien Arbeitskräften konfiguriert. Abhängigkeiten und Sorgebedürfnisse des Subjekts erscheinen als privatisierbare Risiken, die letztendlich im Subjekt selbst oder im Individuum selbst begründet sind. Und auf diese Weise erscheinen Sorgebedürfnisse und Verantwortung als individuelle Schwächen, die es institutionell auszugleichen gilt. Das heißt, dass auch die Institutionen kollektiver Absicherung im Sozialstaat auf diesem spezifischen Subjektverständnis beruhen, nämlich einem Subjektverständnis, dass die grundsätzliche Anforderung, dass die Arbeitskraft von den Verletzbarkeiten des Lebens unbelastet sein soll, weitgehend akzeptiert. Diese Unbelastetheit ist aber, wie gesagt, immer nur für einige möglich und setzt immer notwendige andere voraus, die als Frauen oder als andere postkoloniale Subjekte, andere von dieser Autonomie in gewisser Weise ausgeschlossen sind. In meiner Lesart dieser Problematik verweist die Frage der Geschlechterverhältnisse aber, wie gesagt, nicht auf eine Lücke der marxischen Analyse, die sich irgendwie füllen ließe, sondern eher würde ich es als eine Grenze bezeichnen, die auf die Notwendigkeit anderer analytischer Ebenen verweist. Und um das jetzt zu versuchen, zum Schluss nochmal zu argumentieren, mich auf Gayatri Spivak beziehen, die in diesem Zusammenhang auf eine notwendige Diskontinuität der Wertschöpfungskette verweist. Und damit ist gemeint, dass über die Dimension der Materialität des Gebrauchswerts, also Marx sagt ja, eine Ware hat Tauschwert und Gebrauchswert, und der Gebrauchswert ist im Grunde genommen die Materialität des Gegenstands, über diese Materialität des Gebrauchswerts und insbesondere auch über die Materialität der arbeitenden, produzierenden und konsumierenden Körper, kommt eine uneinholbare Bedingung in die marxische Formanalyse rein. Also das, was er eben nicht mit seiner Analyse nicht sichtbar machen kann, aber die trotzdem eine Notwendigkeit ist für das System, was er analysiert. Eine gesellschaftliche Form, zum Beispiel die Form des Tauschwerts, existiert eben nicht jenseits der je spezifischen Materialisierungen. Zugleich ist diese Form eine Dimension der historischen Gestalt der Materialität. Menschliche Arbeitskraft erhält im Kapitalismus die Form des Tauschwerts und lässt sich dadurch in wesentlichen Dimensionen bestimmen. Also mit dieser Analyse lässt sich sagen, dass es bestimmte Dynamiken gibt, die einen bestimmten Bezug auf Körperlichkeit, Fähigkeiten, Bedürfnisse und so weiter konstituiert. Aber welche Qualitäten von Körperlichkeit, Fähigkeit, Bedürfnissen die Arbeitskraft dann charakterisieren, ist durch diese Formanalyse nicht zu erklären. Das von Marx erkennbar gemachte Subjekt des Arbeiters sollte also nicht als ein Synonym für den Menschen verstanden werden, sondern eben ganz als eine historische Form, und zwar eine Form, die eine unverfügbare Heterogenität, also über was sie selber nicht verfügen kann, was sie aber braucht, um als Form existieren zu können, in die kapitalistische Produktionsweise einbindet. Also über diese Form wird eine Vielfältigkeit in einer bestimmten Form eingebunden, aber eben nicht eingefangen. Die gesellschaftskritische Leistung der marxischen Formanalyse besteht darin, einen bestimmten Imperativ erkennbar zu machen, dem die konkreten Materialisierungen von Körperlichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen unterworfen sind, nämlich eben, wie gesagt, den Imperativ der Verwertung. Die Produktion von Gebrauchswerten, die spezifische Qualität von Materialität, ist in dieser Produktion nicht der bestimmte Zweck, sondern eben ein Mittel zur Produktion von Mehrwert. Und damit kann Marx begründen, warum die lebendige Arbeitskraft zur Reproduktion des Kapitalverhältnisses zwar gebraucht wird, zugleich aber die Sicherstellung der individuellen Reproduktion eben in weiten Teilen ausgelagert wird. Auf diese Weise lässt sich eine ganz spezifische Formierung der Abhängigkeiten und Sorgebedürfnisse der arbeitenden Subjekte erkennen, nämlich die als vorgänglich in deren Körperlichkeit und Endlichkeit begründet scheint, gewissermaßen als individuelle Schwächen, die in den Bereich der individuellen Verantwortung gehören. Wie Marx schreibt, geht die Arbeitskraft in den kapitalistischen Produktionsprozess als Ingredienz ein. Die Absicherung der Sorgebedürfnisse des freien Rechtssubjekts geschieht historisch durch die Auslagerung oder Delegation seiner Abhängigkeiten an andere, die nie in gleicher Weise dessen autonomen Subjektstatus erlangen können. Diese Auslagerung und spezifische Formierung von Abhängigkeiten und Sorgebedürfnissen stellt eine zentrale Schnittstelle, würde ich sagen, dar, an der eben andere analytische Dimensionen ins Spiel kommen. Also gerade wenn ich auf der einen Seite sage, Marx ist unerlässlich, um eben bestimmte Hindernisse und bestimmte gewaltsame Strukturierung unserer Abhängigkeiten erkennbar zu machen, kann er uns nicht benennen, was denn eigentlich unsere Abhängigkeiten und Bedürfnisse sind. Die versachlichte Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ist in der gesellschaftlichen Wirklichkeit eben von anderen, nämlich sexistischen, rassistischen, kolonialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen konstitutiv überlagert und durchzogen. Und die werden erst auf anderen Analyseebenen sichtbar. Mit den abstrakten Begriffen der Kapitalismusanalyse lässt sich also ein Zusammenhang benennen, der in unserer historischen Gegenwart unsere Abhängigkeiten in globalem Maßstab in Gewalt- und Ungleichheitsverhältnissen strukturiert. Zugleich ist diese Kritik aber, wie gesagt, unzureichend, weil sich mit den Begriffen der Kapitalismusanalyse eben die Vielfältigkeit der Regulierung und Materialisierung dieser Abhängigkeiten und die damit verbundenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht erfassen lassen. Die von Marx analysierten Verhältnisse können in diesem Sinn als ein Bezugspunkt kollektiver Gestaltung gesehen werden. Es kann ein über Differenzen hinweg geteiltes Interesse an der Transformation dieser Verhältnisse erkennbar werden durch die Analysen. Dieses gemeinsame Interesse an einer Transformation dieser Verhältnisse stellt aber eben keine Gemeinsamkeit im Hinblick auf die Ziele her, die es durch eine solche Transformation zu verwirklichen gilt. Wie ein nach- oder nicht-kapitalistisches soziales Zusammenleben gestaltet werden könnte, welche Werte Geltung haben sollten, welche Selbstverhältnisse und Subjektivierungsweisen, welche Geschlechtlichkeiten, welche Generativitätsformen, welche individuellen Reproduktionsformen anzustreben sind, lässt sich aus dieser Kritik nicht ableiten. Und sie ist zugleich nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, die einfach da ist, eine natürliche. Marx stellt uns also die begriffliche Visualisierung einer abstrakten Gemeinsamkeit im Sinne eines Interesses an einer Transformation kapitalistischer Verhältnisse zur Verfügung. Davon ausgehend geht es allerdings immer wieder darum, auf der Grundlage dieser abstrakten Gemeinsamkeiten Einigkeiten und Bündnisse zu erfinden. Und dass für diese Erfindungsarbeit Annahmen über vermeintlich natürliche Bedürfnisse des Menschen oder über universelle Notwendigkeiten der biologischen Reproduktion oder über bestimmte Identitäten, dass das keine sinnvollen Bezugspunkte darstellen, ist nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag queer-feministischer Theorien und Interventionen. Und in diesem Sinne plädiere ich für eine Integration. Danke.